corrente. Jeden Morgen bringe sie die vom Bahnhof für den leeren Sarg in goldenen Apostel. Schiff doch niemand ein. Was geht jetzt nicht zu mir? Essen, Karl. Ich gehe zum Bahnhof. Kein Arbeit ist dran. Die brauchen vielleicht Ersatz. Arbeit in der prallen Sonne ist keine Beschäftigung für meinen Jungen. Besser eine als keine. Du auch? So? Wohin denn? Wenn ich das Fräulein Pocher fragen darf. Aufs Arbeitsamt, vielleicht gibt es eine Stelle. Gute Kinder, brave Kinder, gute Kinder, brave Kinder. Guten Morgen, Hofbauer. Zigarette. Jeden Morgen. Ich möchte die grüne Feuere. Schreibe es auf. Weil sie es sind, Hofer. Und weil wir zusammenhalten müssen. Sie hat sich verrechnet. Ich bin ein alter Sünder, Hofbauer. Er ist es nicht. Es war ein böser Jugendstreich, den ich erspielte. Auch wieder alle den Antrag abgelegt haben. Schönste Stunde in meinem Leben. Nicht Herr Gill, mein Kessel, Herr Gill. Schönen guten Morgen, eine Bitte will ich für jeden erwarten. Wo mich erzählen, davon mich Herr Gill. Und Butter, 200 Gramm und Weißbrot, 2 Kilo. Folgert die Damen, folgert. Schreibt es auf. Alle für eine, einer für alle. Und für die Zunge. Auf, aufschreiben. Oh, die Gäste wird mir bei jeder Nächste vom Schönen her. Guten Morgen. Wird heiß werden heute. Diese Wetterperiode dauert an. Keine Kundschaft habe ich diesen Morgen, sonst die ganze Zeit niemand. Und nun strömt seit einigen Tagen. Wir stehen immer zu Ihnen. Zu unseren Felsen, Felsen, Felsen, Herr Felsen, Felsen, Felsen. Keine Kundschaft. Und ich schließlich die beliebteste Persönlichkeit. Die wichtigste. Ist im Frühling zum Bürgermeister gewählt. Todsicher. Todsicher, Herr Bill. Todsicher. Schnaps. Nicht den. Den tragst du doch immer. Cognac. Kostet 20, 35. Kann sich niemand leisten. Man muss sich auch etwas gönnen. Bitte. Und Tabak für die Pfarrer. Schön. Import. Für Geld kann man neben alles haben. Niemals. 23, 15. Schreib's auf. Diesen Morgen will ich eine Ausnahme machen, doch dass du mir am ersten zahlst, wenn die Arbeitslosenunterstützung fällig ist. Helmesberger! Du hast neue Schuhe, Helme, neue Schuhe. Auch du, Hofer! Auch du hast deine Schuhe! Ich weiß nicht, was du daran findest. Man kann doch nicht ewig in alten Schuhen herumlaufen. Neue Schuhe, wie kann er dir neue Schuhe kaufen? Wie ließ es aufschreiben, Herr Wild? Wie ließ es aufschreiben? Wir ließ es aufschreiben, auch bei mir ließ es aufschreiben. Bessere Tabak, bessere Wiesbukanka. Warum habt ihr denn auf einmal Kredit? In den Geschäften, bei dir haben wir ja auch Kredit. Womit wollt ihr zahlen? Sie schließen von sich selbst. liegt in unserer Sünde. Wenn sie dies erkennen, besiegen sie, was sie quält. Erhalten sie Waffen, dies zu vermögen. Sieme Zofas, haben sich eine Waschmaschine angeschafft, kümmern sie sich nicht darum, auf Kredit, kümmern sie Glocke ist, der Ton ist davor. ist denn hin? Mit dem Koffer. Wo ist denn hin? Wohin? Zum Bahnhof. Wir begleiten Sie. Wir begleiten Sie. Wir begleiten Sie. Wir begleiten Sie. Das ist er nicht. Wirklich nicht. Es ist er nicht. Verrede. Sie verweisen ihn. Ich verreise. Wohin? Ich weiß nicht. Nach Halberstadt. Weiter. So, und dann weiter. Nach Australien, am liebsten. Australien, Australien. Warum denn? Man kann ja doch nicht immer gleich im Ort erleben. Sah aus, ja ein. Nach Australien auswandern, das ist doch lächerlich. Und für Sie am gefährlichsten. Einer der beiden dicken Eunuchen ist schließlich auch nach Australien ausgewandert. Hier sind Sie am sichersten. Am sichersten. Ich rief den Regierungsstatthalter nach Taffigen. Na und? Keine Antwort. Misstrauen ist unbegreiflich. Niemand, wie Sie töten. Niemand, niemand, niemand. Die Post schickt einen Brief nicht ab. Der Postbeamte ist Mitglied des Stadtrates. Ein Ehrenmann. Ein Ehrenmann. Ein Plakat reist in den Süden. Na und? Besucht die Passionsspiele von Obermagau. Na und? Man baut. Na und? Und? Ihr habt eine neue Kleider. Na und? Fernsehen. Na und? Eine neue Bibel. Na und? Alte Wasserwiese. Sie sehen ja, wie beliebt sie sind. Das ganze Städtchen begleitet sie. Ich habe euch nicht mehr gebeten, wir werden noch von dir. Als alte Freunde, als alte Freunde, als alte Freunde. Was ist dir zu? Warum seid ihr alle hier? Was wollen Sie denn noch? Sie haben einen neuen Wolzer! Einsteigen! Ihr wollt mich zurückhalten! Steigen Sie doch ein! Ihr wollt mich zurückhalten! Zurückhalten, einer wird mich zurückhalten. Abfahrt!